Der Stärker als du denkst, Diablo. Tag, Nacht lang Diablo. Tragen und Taschen Diablo. Bin in Trance, Rausch, Gift Diablo. Der Stärker als du denkst, Diablo. Tag, Nacht lang Diablo. Tragen und Taschen Diablo. Bin in Trance, Rausch, Gift Diablo. Der Teufel ist vertreten, immer da in meinem Geschäft. Es zählt nur, was du denkst, Tag und Nacht, der geht nicht weg. Elegant getarnt, Hennessy in meinem Getränk. Wir wollen düster, Asparte, doch der Teufel denkt. Stress am Telefon, Kleinigkeit, sie bringt mich hoch. Will zum Alkohol, genau da, wo der Teufel wohnt. Berlin ist monoton, überlastet Vodafone. Flugmodus ohne Ton, muss mir noch ne Jackie holen. Viele Diablos halt in der Stadt. Sie reden nur und gucken, was du machst. Sie legen Auge, warten auf dein Fall. Erfolg hat mich im Bann, guck Diablos überall. Der Stärker als du denkst, Diablo. Tag, Nacht lang Diablo. Tragen und Taschen Diablo. Bin in Trance, Rausch, Gift Diablo. Der Stärker als du denkst, Diablo. Tag, Nacht lang Diablo. Tragen und Taschen Diablo. Bin in Trance, Rausch, Gift Diablo. Yeah, yeah. Der Teufel intensiv, manche Nächte bleib ich wach. In meinen Gedanken liegen, geh kaputt von vielen Bats. Negro, doch werd nicht krank, bleib ich straight in meiner Bahn. Bleib mir selber treu, Street Negro von Anfang an. Du brauchst nicht dumm gucken, Tattoos haben Aussage. Diablo oft getroffen, doch mein Herz hat auch Narben. Lebensstil, teuflisch lebe, so was soll ich sagen. Doch mach ich weiter so, will er meine Seele haben. Viele Diablos heute in der Stadt. Sie reden nur und gucken, was du machst. Sie legen Auge, warten auf dein Fall. Erfolg hat mich im Bann, guck Diablos überall. Der Stärker als du denkst, Diablo. Tag, Nacht lang Diablo. Tragen und Taschen Diablo. Bin in Trance, Rausch, Gift Diablo. Der Stärker als du denkst, Diablo. Tag, Nacht lang Diablo. Tragen und Taschen Diablo. Bin in Trance, Rausch, Gift Diablo. Der Stärker als du denkst, Diablo. Tag, Nacht lang Diablo. Tragen und Taschen Diablo. Bin in Trance, Rausch, Gift Diablo. Der Stärker als du denkst, Diablo. Tag, Nacht lang Diablo. Tragen und Taschen Diablo. Bin in Trance, Rausch, Gift Diablo.